Ich trete ins Zimmer von Sehnsucht durchbebt, das ist der heilige Raum, in dem sie atmet, in dem sie lebt, sie meine Sonne, mein Traum. O klopf nicht so stürmisch, du zitterndes Herz, ich hab dich das Schweigen gelehrt. Was weiß sie von mir, von all meinem Schmerz und der Sehnsucht, die mich verzehrt? Doch wenn uns genießen das Herz auch bricht, wen geht das was an? Wir zeigen es nicht. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie's immer sich fügt. Lächeln trotz Weh und tausend Schmerz. Zeigen sein wahres Gesicht. Immer zufrieden, wie's immer sich fühlt, lächeln trotz Weh und Tausend Schmerzen. Doch wie's da drin aussieht, geht niemand.